Warum will Grabowski, dass ich diesen Bericht schreibe? Also, wo ich doch mit dem Fall offiziell gar nichts mehr zu tun hatte. Na ja, gut, gut, das war Altdorfers Entscheidung. Und Altdorfer ist ja... Und außerdem ging es mir von Anfang an sowieso nur um Sabine. Wahrscheinlich soll es so eine Art Strafarbeit sein. Hier hat alles angefangen. Für mich, meine ich. Kriminaloberrat Altdorfer hatte an diesem schwarzen Freitagmorgen seine Frau mit schweren Vergiftungserscheinungen in die Klinik gebracht. Dann war er ins Büro geeilt, um die kleine Feier zu eröffnen, die er anberaumt hatte. Danke, liebe Freunde, danke. Enorm, wie der Mann sich zusammennahm. Der Jäger geht auf die Jagd, um Wald und Flur im Gleichgewicht zu halten und das ungehemmte wilde Wachstum der Arten zu kontrollieren. Hege und Pflege. Der Polizist pirscht in den Revieren menschlicher Leidenschaften. Denn auf Leidenschaften basiert selbst das kleinste Vergehen. Wer seine Leidenschaften im Griff hat, meine Freunde, parkt auch nicht falsch. Uniswaki Malipons, würde Oma Hertha sagen. Ja. Heute nun dürfen wir ein Jubiläum feiern. 100 aufgeklärte Tötungsdelikte während meiner Amtszeit. Hege und Pflege. Die runde Zahl, liebe Freunde, hebt mir die Brust. Und dieses stolze Gefühl wiederum lässt mich das Glas erheben. Hoch soll dein Leben, hoch soll dein Leben, dreimal hoch. Zum Wohl, Dankeschön. Die Canapés, Moritz, die Canapés. Tafelmeiers fingernagelgroßer Canapés. Cajetan Tafelmeier war Altdorfers Schwager. Aber dabei dachte sich hier niemand was. Die Firma Tafelmeier war schließlich eines der führenden Delikatessenhäuser unserer Stadt. Lachs. Das gehörte hier sozusagen zur Allgemeinbildung. Glasierte Entenbrust. Hummer. Sie schwitzen ja, Moritz. Ach, diese Hitze hier. Was ist denn das? Ich habe doch Wachtelterrine in Auftrag gegeben. Aber das hier... Das Fasanenterrine, ganz ordinäre Fasanenterrine. Überhaupt hatte ich mir das alles rustikaler gedacht. Das verstehe ich nicht. Ach, kann man sich denn auf niemanden mehr verlassen? Los, klopfen Sie mir auf den Rücken. Ich? Ja. Mein Gott, der läuft sich schon ganz rot an, so tun Sie doch was. Ja, was denn? Wiesecke, Apparat Altdorfer? Wenn Sie in 5 Minuten... Mein Gott. Ja, ich richte es aus. Es geht schon. Es geht schon wieder. Was war denn, Rita? Ja, wie soll ich sagen? Es tut mir so leid, Herr Kriminaloberrat. Ihre Frau ist vor 10 Minuten gestorben. Wachtelterrine. Wachtelterrine? Ja, im Eisschrank. Woher wissen Sie? Haben Sie sie probiert? Ich bin noch nicht lebensmüde. Es riecht so. Und überhaupt... Es riecht so. Sie wissen, wie Wachtelterrine riecht. Und überhaupt... Und überhaupt, überlassen Sie das gefälligst der Spurensicherung. Wachtelterrine. Halb aufgegessen. Woher wissen Sie das? Es fehlt die Hälfte. Und von wem gegessen? Ja... Altdorfer hat gesagt, er habe nur nach Bier gesucht im Eisschrank gestern Nacht, als er heimkam. Sonst hätte er ja auch die Wachtelterrine gesehen. Abwarten, Moritz. Ich möchte wetten... Lassen Sie sich zum Glücksspiel versetzen. Und überhaupt, wollte ich sagen, ist das da ein ziemlich rustikales kaltes Buffet im Eisschrank. Na und? Frau Altdorfer hatte gestern ihren Britschtag. Ja, bloß, dass die Damen alle eine Hungerkur machen. Es ist nichts angebrochen, außer der Wachtelterrine. Rustikal, sagen Sie? Rustikal. Und keine Pilze, wie Altdorfer meinte. Auch keine Reste im Müll oder im Abwasch. Wissen Sie, was ich denke? Frau Altdorfer könnte vielleicht noch leben. Und dafür... Der Zufall regiert. Und wenn es kein Zufall war? Ich werde der Sache nachgehen. Sie kümmern sich um die Damen. Grabowski dachte, er hätte mir den Routinekram aufgehalst. Aber weit gefehlt. Erika Altdorfers Bridge-Partnerinnen waren die Damen Hermine Tafelmeier, also ihre Schwägerin, die Sängerin Pamela Pilz-Schwabe und deren Schwester Rosemarie Müller-Pilz gewesen. Letztere gehörte die Firma Terrine, Tafelmeiers schärfste Konkurrenz. Frau Müller-Pilz war die Witwe eines Herrn Müller, eines ehemaligen Mitarbeiters Tafelmeiers. Mehr wusste ich nicht. Ich war noch ziemlich neu in dieser Stadt. Ich kannte allerdings Sabine, Frau Müller-Pilz' Tochter. Und um Sabine wiederzusehen, begann ich meine Ermittlungen hier. Wir haben uns auf Oma Herthas 85. Geburtstag kennengelernt. So. Und jetzt holt er dich zur Oper ab, so zeitig? Gestatten, Moritz. Also deswegen bin ich eigentlich nicht gekommen. Inspektor Benedikt Moritz. Ich bin von der Kripo. Gut, dass Sie das sagen. Es gibt Inspektoren ja auch bei der Post. Wir stellen Ermittlungen an dem Todesfall Erika Altdorfer. Na, dann kommen Sie mal rein, junger Mann. Sabine macht uns sicher einen Kaffee. Na, trinken Sie denn überhaupt Kaffee, junger Mann? Ja, gern. Bitte. Danke. Wir vernehmen die Zeugen, sozusagen. Herr Altdorfer hat seine verstorbene Frau gestern nicht mehr gesehen, weil sie getrennte Schlafzimmer hatten, wie Sie ja sicher wissen. Dass ich es weiß, macht mich das verdächtig? Ja, und heute Morgen hat er sie bewusstlos in die Klinik gebracht, ohne sie nochmal sprechen zu können. Sie sprachen ohnehin kaum miteinander. Furchtbar. Das kalte Buffet. Heringsfirma vermutlich. Falls Heringssalat dabei war oder Tafelmeiers scheußliche Kräutermatjes, bretonischer Art. Ja, gestern war doch Ihr Bridge-Nachmittag. Warum hat eigentlich niemand von Ihnen das kalte Buffet angerührt? Mit Ausnahme der Wachtelterrine. Weil niemand von uns da war. Es nahm mich schon Wunder, dass Sie mich der Zeugenschaft verdächtigten. Wieso niemand? Wieso war niemand da? Weil ich abgesagt habe. Und zu dritt funktioniert Bridge nicht. Sie haben abgesagt? Ja, ich hatte Wind davon bekommen. Wovon? Von dem kalten Buffet. Wir hatten eine stillschweigende Vereinbarung, Hermine Tafelmeier und ich. Strikte Trennung von Geschäft und Bridge. Hermine meinte immer, sie stünde darüber, aber ich... Möchten Sie einen Schnaps? Nein, danke. Aber ich... Immer wenn ich davon rede, brauche ich einen Schnaps. Sie wissen selbstverständlich, wovon ich rede. Nein. Von dem Jagdunfall. Im Wein liegt Wahrheit. Aber was liegt im Schnaps? Von diesem ominösen Jagdunfall, dem mein Mann zum Opfer fiel. Kaum wollte er Tafelmeier verlassen und seine eigene Firma gründen, die Terrine. Das tut mir leid. Das ist 13 Jahre her. Und es hat Ihnen nichts genützt. Aber deshalb, junger Mann, reagierte ich auf das kalte Buffet etwas allergisch. Erika hatte es bei Tafelmeier bestellt. Ja, ich weiß, aber es kam das Falsche, glaube ich. Ob das Richtige oder das Falsche ist doch egal. Gar keins wäre besser gewesen. Und als Pamela mir davon erzählte, habe ich abgesagt. Ja, von wem wusste es denn Ihre Schwester? Von ihrem Mann. Dem hat es Tafelmeier erzählt. Jagdbrüder, Brittschwestern. Und alle vom gleichen Holz. Morsch. Aber aufrecht. Und warum dieser Affront? Das weiß ich nicht. Haben Sie Frau Altdorfer denn nicht gefragt? Nein, das ist nicht meine Art. Das müssen Sie schon selber rauskriegen. Der Kaffee. Hm. Na, kommen Sie nur mit in die Oper oder nicht? Wie bitte? Sehen Sie den Menschenauflauf da drüben? Dahinter verbirgt sich Tafelmeiers Theaterbuffet. Tafelmeier? Hier auch? Entschuldigung, aber ich bin ja nur ein Junge vom Land. Mir gab meine Mutter immer Pausenbrote mit. Dies hier ist die höhere Lebensart. Ja, aber wieso Tafelmeier und nicht Sie? Ich meine, Ihre Mutter, die Terrine. Oh, bitte. Da sind ja auch Onkel Alfons und Tafelmeier persönlich. Aha. Alfons Schwabe ist Tante Pamelas Mann. Der ist nämlich kaufmännischer Direktor des Theaters. Hm. Na, kommen Sie! Während Sabine uns vorstellte, fragte ich mich, ob Grabowski vielleicht doch recht hatte. Regierte der Zufall? Oder hatte ich einfach Glück? Tante Pamela hatte Karten für uns, aber Mutti hat gemeint, sie hätte nicht die Nerven dafür. Da habe ich Herrn Moritz mitgenommen. Herr Moritz ist Polizist. Polizist? Bei mir war auch schon einer Alfons. Reg dich nicht unnötig auf. Na, bei dir ja. Ist ja wohl auch was anderes. Die gehen jeder Spur nach. Ich übrigens auch. Sonst wäre ich heute Abend nicht persönlich hier. Gott sei Dank hat es sich noch nicht herumgesprochen. Die Vergiftung oder die Verwechslung des Buffets? Beides. In 20 Jahren ist mir sowas noch nicht untergekommen. Eine Verwechslung, meine ich. Eine Vergiftung durch unser Haus ist ja gänzlich undenkbar. Die Namensgleichheit nehme ich an. Der Fahrer hat sich vertan. Er will es zwar nicht gewesen sein, aber wer sonst? Eine Verwechslung, jawohl. Aber keine Vergiftung. Jedenfalls nicht durch uns. In diesem Sinne meine Empfehlung. Sagen Sie mal, glauben Sie allen Ernstes an eine Vergiftung? Haben Sie etwa Angst um Ihr Publikum? Na, na, na. Die lebensmittelrechtlichen Maßnahmen sind selbstverständlich getroffen. Aber wer um Himmels Willen soll sie denn umgebracht haben? Wen, Frau Altdorfer? Wir untersuchen grundsätzlich alle unklaren Todesfälle, Herr Dr. Schwabe. Tante Pamela erzählt immer die Geschichte, wo auf der Bühne die Pistole klemmt. Da gibt der Mörder seinem Opfer einen Fußtritt und das ruft daraufhin aus: Ha, ich sterbe, der Stiefel war vergiftet. Aber Frau Altdorfer hatte doch keinen Stiefel gegessen. Ja, sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Guten Morgen. Guten Morgen. Der vorläufige Obduktionsbericht. Tausend Dank, Frau Peseke. Ach, falls Sie so liebenswürdig wären, bringen Sie uns doch einen Kaffee. Ich? Ja? Ich werde mich keines Giftmords schuldig machen. Was macht sie denn im Chefzimmer? Und wieso macht sie die Tür zu? Also... Vergiftung. Welcher Art steht dahin? So endgültig der Tod, so vorläufig die Erkenntnisse. Ja, und die Wachtelterrine? Gewisse Dinge findet man nur, wenn man weiß, was man zu suchen hat. Frau Müller-Pilz meint, es könnte auch der Heringssalat gewesen sein. Von dem niemand gegessen hat? Aber... wenn es ein Attentat war, hat es jedenfalls die falsche Person getroffen. Also ich möchte bloß wissen, was die Piesecke so lange da drin treibt. Morgen. Guten Morgen. Mit Ihnen, Herr Moritz, habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Sie verwechseln offenbar Dienst mit Privatleben. Oder umgekehrt. Was tue ich? Und schlechte Manieren haben Sie obendrein. Herr Dr. Schwabe hat sich offiziell beschwert. Ich halte Sie zum Mindesten für befangen und versetze Sie mit sofortiger Wirkung in die Gruppe 2. Da hat nämlich noch eine schöne Körperverletzung mit Todesfolge der Klärung. Aber... Widerspruch schriftlich, Grabowski. Aber ja? Sie sind doch selber befangen. Quatsch mit Soße, Grabowski zum Verhör. Wie bitte? Nehmen Sie meine Aussage zu Protokoll, zum Donner. Sie müssen noch viel lernen, Moritz. Grabowski! Chacun à son goût, würde meine Oma Hertha sagen. Oma Hertha. Ja, mit dem Notarzt. Im Chefzimmer. Eins von Oma Herthas berühmten Kilometergesprächen. Die Piesecke. Und das muss ausgerechnet mir passieren. Liebeskummer. Wie kommen Sie denn auf Liebeskummer? Bloß weil Herr und Frau Altdorfer getrennte Schlafzimmer hatten und er Frau Piesecke Rita nennt? Na, dann eben Schuldgefühle. Vielleicht hat sie sich Vorwürfe gemacht wegen der Verwechslung der Buffets. Wenn meine Großmutter Räder hätte. Ach, Oma Hertha. Ha, vielleicht komme ich jetzt durch. Ah. Ja, Grabowski? Ja. Ja, Gott sei Dank. Ja, danke schön. Danke. Frau Piesecke lebt. Ist aber noch bewusstlos. Das Erbrochene war Schokolade. Ein Pflanzenschutzmittel als Ursache der Vergiftung wird angenommen. Schokolade? Wieso geht sie ins Chefzimmer, um Schokolade zu essen? Wer sagt Ihnen, dass sie da gegessen hat? Sie muss sie da gegessen haben, denn sie hat sich da verschluckt. Das Husten, Grabowski. Ich fahre jetzt mal ins Krankenhaus. Und ich? Von mir aus vernehmen Sie doch Ihre Großmutter. Das ist gar keine schlechte Idee. Oma Hertha war nicht nur meine Großmutter, sondern sie war auch Altdorfers Kindermädchen gewesen. Gibt's doch nicht. Bei ihr liefen immer alle Fäden zusammen. Sie wusste immer alles. Zumindest immer etwas mehr. Ich bekam plötzlich eine ganz unsinnige Angst. Warum sollte ihr schon was passiert sein? Ja, weil sie alles weiß. Weil sie alle kennt, muss sie alles wissen. Ja. Scheiße! Sie ist ja so neugierig. Sie steckt ihre Nase überall rein. Frau Tafelmeier? Natürlich war es auch nicht unbedingt ein Zufall, dass ich Hermine Tafelmeier bei Oma Hertha antraf. Schließlich war sie Altdorfers Schwester. Ich erzählte den beiden schon im Flur von Frau Piesecke. In diesem Fall Pralinen. Aus unserer Konfiserie? Keine Ahnung. So oder so, es wird an uns hängen bleiben. Etwas bleibt immer hängen. Die Nürnberger hängen keinen, sie hätten ihn denn. Ein Kollege von dir war gestern bei Cajetan. Mich hat er nicht gefragt. Aber ich war ja auch bei dem armen Maximilian. Wenn du also... Nicht hier, Kinder. Geht bitte ins Wohnzimmer. Unterhaltet euch, bis der Kaffee aufgebrüht ist. Allero. Kollege Grabowski leitet die Ermittlungen. Aber dich kenne ich besser. Frag. Ich habe sofort wieder angefangen zu rauchen. Also von mir aus. Das kalte Buffet. Ist verwechselt worden. Frag mich nicht wie. Also wieso hat Frau Altdorfer überhaupt eins bestellt? Das hat sie doch sonst nicht getan. Diesmal auch nicht. Max hat es bestellt. Die Wachteln. Nein, natürlich nicht. Ich meine, am Tag, als Max mit den Wachteln kam, hat er es bestellt. Ihr Bruder hat die Wachteln selbst besorgt? Er, mein Mann und Herr Dr. Schwabe waren zur Jagd gewesen. Da haben sie sie aufgetrieben. Und weil die anderen noch draußen geblieben sind, hat Maxi Sonntagabend vorbeigebracht. Eine ganze Wanne voll. Wie die aussahen, als seien sie unter einen Rasenmäher gekommen. Ein Rasenmäher? Natürlich nicht, Benedikt. Was bist du schwer von Begriff? Sie sahen halt schwer mitgenommen aus. Also, jetzt mal zurück zum kalten Buffet. Warum hat Ihr Bruder es bestellt? Der weiß ja dann nicht, dass Frau Müller-Pilz in diesem Punkt sehr empfindlich ist. Das musst du ihn selber fragen. Es war ihr Hochzeitstag und Max wollte sich scheiden lassen. Es sollte eine Geste sein, glaube ich. Eine Überraschung. Sicher kam er auf die Idee, weil gleichzeitig eure Feier war. Oder fast gleichzeitig. Er wollte seinen guten Willen zeigen. Am Donnerstagnachmittag kam er noch mal vorbei. Am Tag der Lieferung? Warum? Sogar den Heringssalat hat er gekostet. Da hatte alles noch seine Richtigkeit. Ja, aber haben Sie ihm denn nicht gesagt, dass der Bridge nicht stattfinden wird? Das Bridge, Benedikt, das heißt das Bridge. Oh, ich habe es doch erst kurz darauf erfahren. Du hast sie nicht zum Weinen gebracht, ich weiß. Ich habe natürlich gelauscht. Sie hat schon als Kind wie ein Schlosshund geheult. Sie war süchtig nach Tränen. Und Maximilian, das Aas, hat das schamlos ausgenutzt. Hier, nimm doch noch ein Praliné. Nein, danke, bloß kein Praliné. Oder soll ich dir ein paar Stäbchen machen? Nein. Die besten Rezepte haben Tafelmeier sowieso von mir. Wo war ich stehen geblieben? Bei Maximilian. Schamlos. Ja, schamlos, in der Tat. Hab ich das gesagt? Aber sag mal, woran ist Erika denn nun eigentlich gestorben? Ich weiß nur, dass sie von dieser Wachtelterrine gegessen hat. Und die war vergiftet? Möglicherweise. Das Rezept habe ich aus Frankreich mitgebracht. Vom Erbfeind. Bei Altdorfers gab es ursprünglich nur altdeutsche Küche. Dazu wild in allen Varianten. Ah, die Jagd. Es gibt sie noch immer. Prost. Max Tafelmeier und Schwabe teilen sich da jetzt die Ballerei. Ursprünglich war es eine Viererbande. Müller? Ein ausgezeichneter Koch. Aber wie auch immer, vier zogen aus und drei kehrten nur zurück. Müller wollte sich doch gerade selbstständig machen, nicht wahr? Die Wahrheit kam nie heraus, fürchte ich. Es soll ein Yachtunfall gewesen sein. Max hat es mit Eid und Siegel bekräftigt. Nun, wie lautete die offizielle Version genau? Dass Müller gestolpert ist und sich dabei ein Schuss gelöst hat. Sowas lässt sich nicht manipulieren, oder? Schade nur, dass Sabine... Sabine? Sie war dabei, hat aber kaum eine Erinnerung. Ja, und wieso nicht? Frag mich was Leichteres. Oder sie. Sie mag allerdings nicht, dass man sie danach fragt. Wie ihre Mutter, wenn sie etwas nicht will. Wenn sie aber etwas will, oh lala. Zum Wohl. Arme Erika. Obwohl sie das Geld hatte. Er hat sein Erbteil an der Börse verjuxt. Apropos, da kriege ich doch dieser Tage eine Mieterhöhung. Im Auftrag meines Ziehkinds Maximilian Altdorfer. Hui. Naja, im Geschäftlichen muss man sich Gefühle verbieten. Maximilian hat keine Gefühle. Aber ich wusste auch nicht, dass er das Haus hat. Bisher jedenfalls gehörte es Hermine. Geheimnisvolle Tiefsee. Was? Prost. Vielleicht war es überhaupt eine Vertauschung. Das Haus? Ach was, das Buffet. Vielleicht hat Max die Lieferscheine selbst vertauscht. Hermine sagte doch, er sei Donnerstagmittag noch mal im Geschäft erschienen. Ja, aber warum soll er das getan haben, Oma? Na, um sich die Scheidungskosten zu ersparen. Und sie zu beerben, natürlich. Ach, mein Gott. Was für schreckliche Dinge wir reden. Ein Polizist in der Familie verdirbt die Moral. Und mir sind gleich zwei zugelaufen. Willst du wirklich kein Praliné? Nein, wirklich nicht. Max wäre da nicht so zimperlich. Nach Schokolade wild wie nach Weiberrücken. Aber vielleicht noch ein Schnäpschen. Hm? Ich fuhr zurück ins Büro, wo natürlich keiner war. Das berühmte Samstagsloch. Aber in der Schreibtischschublade waren auch keine Pralinen. Dabei hätte ich schwören können, dass er, in der sicheren Annahme, dass die naschhafte Frau Piesecke, von sich aus bietet er ja nie welche an. Aha, Altdorfer räumt auf. Hm. Oder aber... Ja, was machst du denn hier? Willst du mir nachspionieren? Die Pralinen sind selbstverständlich längst im Labor. Im Übrigen habe ich selber welche gegessen und mir ist nichts passiert. Ob aber Frau Piesecke davon gegessen hat, kann nur sie selber sagen. Ihre Fingerabdrücke, Herr Altdorfer. Meine Fingerabdrücke? Die von Frau Piesecke natürlich. Ihr Ton gefällt mir nicht, Moritz. Woher hatten Sie überhaupt die Pralinen? Auch von Tafelmeier? Und wieso haben Sie das kalte Buffet für Ihre Frau bestellt? Bisschen viel Fragen für einen Samstag. Sie mussten doch wissen, dass es ein Affront gegen Frau Müller-Pilz war. Musste ich das? Heben Sie jetzt endlich Ihren Arsch von meinem Sessel, Moritz! So werden Sie nie Kriminaloberrat. Und die Wachtelterrine? Und so auch nicht. Du hast Protektion gehabt, Moritz. Du hast es deiner Großmutter, meiner Kinderfrau, zu verdanken, dass deinem Versetzungsgesuch zu uns stattgegeben wurde. Sowas verpflichtet. Also nimm dich in Acht. Haben Sie ihr deshalb die Miete erhöht? Raus! Ich besuchte noch einmal Frau Müller-Pilz. Ich hätte ja auch anrufen können, aber... Herr Moritz! Sie wollen sicher zu Sabine. Das Kind duscht. Wir haben gerade den Rasen gemäht. Diese Schwüle aber auch. Ich wollte Sie noch einmal sprechen. Frau Altdorfer hat das kalte Buffet, dessen wegen Sie abgesagt haben, gar nicht selber bestellt. Ich frage mich nur, warum sie Ihnen das verschwiegen hat. Dann wäre ja kein Grund mehr gewesen, abzusagen. Und wir legen alle unter der Erde. Tatsächlich habe ich es gar nicht erwähnt. Habe ich das nicht schon gesagt? Darauf sollte sie selber kommen, dass das der Grund war. Das konnte sie nicht. Altdorfer hatte es ohne ihr Wissen bestellt. Eine Überraschung. Auweia. Aber das sieht ihm ähnlich. Und wenn ich nicht schon vorher davon erfahren hätte, bei der Gelegenheit hätte ich bestimmt rausgelassen, dass er mir an die Wäsche wollte. Ihnen? Na, hören Sie, junger Mann, ich darf ja wohl als eine attraktive Witwe gelten, oder? Auch wenn Sie nur Augen für meine Tochter haben. Eigenartig. Schon damals wollte mir Schwager Schwabe so selbstlos. Das heißt, damals war er ja noch nicht mein Schwager, ich aber schon Witwe. Ich habe ihn abblitzen lassen. Altdorfer auch. Und zwar nicht aus Selbstlosigkeit. Sondern? Oh, ich finde ihn reizend. Aber doch nicht für länger. Wurstfinger. und will sich an der Haute Cuisine vergreifen. Aber das ist alles, was ich gegen ihn sagen kann. Das macht sowieso alles keinen Sinn. Wie kommen Sie dazu, meinem Leben den Sinn abzusprechen? Oder seinem? Vielleicht wollte er auf diese Weise die Scheidung erreichen, die Erika ihm verweigerte. Ich war schon ein bisschen nett zu ihm. Obwohl ich glaube, er wollte eigentlich gar nicht mich, sondern eine Elefantenhochzeit. Eine was? Tafelmeier und die Terrine. Das einzigartige Delikatessenmonopol. Expandierung. Verdrängungswettbewerb. Ein Konzern. Ja, aber was hat das mit Tafelmeier zu tun? Altdorfer ist Gesellschafter bei Tafelmeier. Stiller Teilhaber. Aber still war er nie. Eingemischt hat er sich schon, als mein Mann noch lebte. Und hoffte wohl bald Herr im Hause zu werden. Das finde ich ja umwerfend. Zusammen werden wir unausstehlich. Seine Frau hatte übrigens Geld in der Terrine stecken. Er hat schon angerufen deswegen. Ach, da kommt Sabine. Hallo. Hallo. Du musst ihn dir etwas ziehen, Schatz. Der junge Mann ist ein bisschen schwer von Begriff. So, jetzt gehe ich unter die Dusche. Wie geht's? Ich muss Gott sei Dank esse ich keine Schokolade. Altdorfers Sekretärin liegt inzwischen vergiftet im Krankenhaus. Sie kennen Frau Piesecke? Natürlich. Frau Piesecke war jahrelang die Sekretärin von Onkel Alfons. Wie bitte? Und das erfahre ich erst jetzt? Das ist doch völlig unwichtig. Die erlauben Sie mal. Naja, nicht Frau Piesecke natürlich, Entschuldigung, aber jetzt erlauben Sie mal. Benedikt, was für ein Wetter hatten wir am letzten Wochenende? Was für ein Wetter wir hatten? Ein Sturm, dass die Fetzen flogen. Ja, von mir aus Gewitter, Hagel, Überschwemmung, bitte. Und? Ja, und last not least, eine Windhose. Hä? Die Wachteln sind in eine Windhose geraten, Benedikt. Eine ganze Wanne voll Wachteln, die aussahen, als seien sie unter einem Rasenmäher geraten. Na ja, soweit so gut. Soweit so schlecht. Der Schock hat die Wachteln zur Waffe gemacht. Wenn Wachteln Stress haben, wehrt sich ihr Körper. Sie produzieren dann im Muskelfleisch ein körpereigenes Gift. Also Sie können von Glück sagen, dass ich keine Wachtel bin. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen oder was? Na, ich studiere Medizin, das ist alles. Ich habe einfach mal nachgeschlagen. Coturnismus. Das ist der wissenschaftliche Name. Von Coturnus communis, der gemeinen Wachtel. Nach 12 Stunden erste Symptome. Aber nicht unbedingt tödlich. Ein Unfall, Benedikt, oder? Es ist eine Gemeinheit von diesen Wachteln. Es sei denn, jemand war noch gemeiner als sie. Und dieser jemand? Dieser jemand hatte die Wachteln benutzt. Ich rief Hermine Tafelmeier an. Oma Hertha hatte ja recht. Altdorfer hatte eine Möglichkeit gehabt, die Lieferscheine zu vertauschen. Ihre Schwägerin wollte sich nicht scheiden lassen, Frau Tafelmeier. Ist das richtig? Mein Gott, Benedikt, worauf willst du hinaus? Darauf, dass ihr Bruder... Nein! Ich war's. Was? Ich hab die Lieferscheine vertauscht. Sie? Aber warum denn? Erika liebte Wachtelterrine und sollte keine kriegen. Und mit Max habe ich Rechnungen offen seit Kindesbeinen. Ich konnte doch nicht wissen. Darüber werde ich nie wegkommen. Frau Tafelmeier, was wissen Sie über Wachteln? Nichts, nichts. Wachteln sind blöde kleine Hühnervögel, die fast nur aus Knochen bestehen. Und jetzt lass mich bitte... Erika liebte Wachtelterrine. Das muss wohl stimmen, denn sie hat ja gleich die Hälfte weggeputzt. Jetzt müsste ich eigentlich Sabine nach dem Jagdunfall fragen, nachdem sie nicht gefragt werden will. Soll ich oder soll ich nicht? man kriegt so leicht Streit mit ihr. Am nächsten Morgen, einem Sonntag, fuhr ich mit Sabine in die Pilze. Das sei die Revanche für den Opernbesuch, hatte ich behauptet. Wo sind wir? Die Kirche eben kam mir so bekannt vor, der Turm. Die sehen ja alle gleich aus. Es war nicht der Turm. Es war die Art, wie sie aus der Senke auftauchte. Dem Turm voran. Alles andere hätte mich auch gewundert. Hey, Benedikt Moritz, was machen Sie da? Die Pilze wachsen nicht im Kirchturm, sondern im Wald. Im Wald gibt es Menschenfresser, habe ich gehört. Schauen Sie, wie die Sonne durch die Bäume schießt. Lichtlanzen. Ja, wie auf Heiligenbildern. Der Dom des Waldes. Wo sollen da die Menschenfresser sein? Warum legen Sie dann den Arm um meine Schultern? Steinpilze, sagten Sie? Pfifferlinge? Meine haben alle einen anderen Hut auf. Ich weiß nicht. Es kommt mir alles so bekannt vor. Der Wald täuscht die Sinne, Sabine. Und in den Sonnenbahnen gaukeln Schmetterlinge und... Ah! Benedikt! Ich halte Sie. Der Schuss! Benedikt, der Schuss! Ein Kuss, es muss. Er muss nicht. Nicht jetzt. So nah. Es war so nah. Wie damals. Damals? Ja, als Vater starb. Sie waren dabei, nicht wahr? Ich war 10. Ich saß mit Onkel Alfons und Herrn Tafelmeier auf dem einen Jagdsitz, Vater und Altdorfer auf dem anderen. Warum saß ich nicht bei Vater? Da war ein Rapsfeld. Und wir haben gewartet und ich bin durch den Raps gelaufen zu den anderen und wir haben wieder gewartet und ich bin eingeschlafen. Und dann fiel der Schuss so nah, ganz nah und dann war ein großes Geschrei und Gezeter, Onkel Alfons und Tafelmeier haben gestritten und Altdorfer hat gebrüllt. Und dann haben sie mich weggebracht. Vater sei verletzt oder so. Ich sollte nicht zu ihm. Und naja, also habe ich dann auch geheult und geschrien und zugegangen ist es da in dem Wald. Ah! Benedikt! Sabine. Habe die Ehre, Herr Moritz. Was? Sie? Herr Tafelmeier? Warum nicht? Du müsstest dich doch ja auskennen, Sabine. Das Rapsfeld. Oh. Benedikt Moritz. Deswegen kam mir alles so bekannt vor. Haben Sie das gewusst, Sie Schuft? Keine Ahnung, das ist Oma Herthas Lieblingspilzrevier hier. Stimmt, auffallend. Ja, und Sie, Herr Tafelmeier? Schießen Sie hier in aller Herrgottsfrühe Hasen? Leider. Heutzutage sind nicht mehr die Hunde des Hasen tot, sondern der Raps. Manche winden sich noch in Krämpfen. Ich gebe Ihnen den Gnadenschuss. Der Raps? Die neue Sorte, der Doppel-Null Winterraps. So säure- und bitterstofffrei, eine wahre Delikatesse, dass sich die Hasen buchstäblich zu Tode fressen. Am Raps? Ja, am Nitrat im Raps. Zu viel Nitrat ist des Hasen tot. Sie kennen sich gut aus mit Giften. Ich bin Jäger. Aber Hasenjagen macht keinen Spaß mehr, wenn schon die Pflanzen die Hasen jagen. Aber der neue Raps... ist ein Menschenwerk, richtig. Ein Betriebsunfall im Reagenzglas. Der Mensch ist und bleibt ein Jäger. Er jagt auch dem Fortschritt nach. Und dem Geld. Dem Geld? Ja, sicher. Geld regiert die Welt. Haben Sie manchmal Angst um Ihr Geld? Ich? Ja, Angst vor Wilderern. Und... Spielverderbern vielleicht. Es gibt ja solche und solche Unfälle. Ich habe mich gerade an einen Jagdunfall vor 13 Jahren erinnert. Irrtum, Kind. Du kannst dich nicht erinnern. Du hast geschlafen. Ich bin gerade aufgewacht. Waren Sie's? Haben Sie meinen Vater erschossen? Ich habe die Ehre. Herr Tafelmeier, hundertprozentig. Herr Altdorfer hat ja damals nur auf ihn eingebrüllt. Oder auch auf Onkel Alfons? Na, wie auch immer. Einer von beiden könnte ihren Vater entweder für eine Wildsau gehalten haben oder... Moment mal. Da fällt mir ein, ihr Onkel Alfons, der war ja scharf auf ihre Mutter. Und Tafelmeier fürchtete die Konkurrenz meines Vaters. Ein Präventivschlag. Er konnte ja nicht wissen, dass Mutter die Firma auch ohne ihn... Sie hatte das Geld. Ja, aber ihr Vater hatte das Know-how. Nur das Know-how hatte Oma Hertha. Das unternehmerische Know-how. Nee. Meine Mutter stammt aus einer Unternehmerfamilie. Sie hat mir erzählt, er hatte ganz einfach die Nase voll von Tafelmeier und Altdorfer. Weil Altdorfer sich in alles einmischte? Ich meine, einmischt? Ja. Es ist doch eine GmbH und Altdorfer war und ist Gesellschafter. Aber mein Vater war doch nur Angestellter. Halt! Was ist denn? Nein, weiterfahren. Die Firma, die war ja die Idee meiner Mutter. Sie war die treibende Kraft. Ja, aber hätte Tafelmeier dann überhaupt einen Grund gehabt, ihren Vater zu erschießen? Was für ein Wetter war eigentlich damals, in dieser Nacht? Also, jetzt fangen Sie mit dem Wetter an? Es war ganz normal, glaube ich, kühl und sehr dunkel. Kein Mond? Keine Sterne? Wolken. Manchmal brach Licht durch. Und wann fiel der Schuss? War es noch dunkel? Vielleicht gerade dieser Übergang. Ich werd verrückt. Ja, Altdorfer saß ja zusammen mit meinem Vater auf dem anderen Jagdsitz. Und Tafelmeier hat meinen Vater in diesem mischuggenen Licht für Altdorfer gehalten. Oder Onkel Alfons? Aber wieso hat dann Altdorfer Tafelmeier nicht angezeigt? Na, weil ihm vielmehr daran lag, seine Position in der Firma auszubauen. Schwabe zu decken, hatte er ja keinen Grund gehabt. Und jetzt hat er versucht, Tafelmeier ganz rauszuschmeißen. Die Mieterhöhung von Oma Hertha, natürlich. Das Haus, in dem sie wohnt, das hat er schon bekommen. Er hat ihn erpresst. Und da hat Tafelmeier die Wachteln marschieren lassen. Na, zumindest hat er sie nicht aufgehalten. Nanu, was wollen Sie denn hier? Ich denke, Sie sind versetzt in Gruppe 2. Das hat sich erledigt. Die Körperverletzung war ein Unfall. Ja. Ach, übrigens ist ein UKAS rausgekommen, dass es nur noch Unfälle gibt. Jagdunfälle zum Beispiel. Halten Sie Kotornismus für einen Jagdunfall? Kotornismus? Mein Respekt. Ich halte mich an Fakten. Also Fakt ist, dass Altdorfer die Wachteln für sich selbst reserviert hatte. Und die Buffets vertauscht hat seine Schwester. Von wegen. Sie hat ihre Aussage widerrufen. Als ihr klar wurde, dass sie damit sich und ihren Mann belastete. Streng genommen hat sie die Aussage gar nicht gemacht. Sie können jetzt mit Frau Piesecke sprechen. Ich möchte ein Geständnis ablegen. Bitte. Ein Geständnis? Sie? Ich habe ab und an Telefongespräche mitgehört, wenn Sie von außerhalb des Hauses kamen. Dabei habe ich dann... Haben Sie jemand erpresst? Wo denken Sie hin? Aber Sie müssen es trotzdem rausgekriegt haben. Aber wie denn, Frau Piesecke, wenn Sie nicht selber... Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich ermordet werden sollte. Was haben Sie denn mitgehört? Immer diese Geldgeschichten. Zwischen Herrn Tafelmeier und Herrn Dr. Schwabe ging es ein paar Mal um das Theaterbuffet. Um die Vertragsverlängerung. Da hat der Dr. Schwabe Herrn Tafelmeier lasche Zahlungsmoral vorgeworfen. Und dann hat er noch von einem Unfall gesprochen. So mit ganz sonderbarer Betonung. Und ihm eine neue Kontonummer genannt. Als städtischer Beamter. Das war einer der Gründe, warum ich ihn verließ. Aber ich glaube, ich bin vom Regen in die Traufe geraten. Auch Herr Kriminaloberrat Altdorfer wollte von Herrn Tafelmeier Geld. Er hat ihm Steuerhinterziehung vorgeworfen. Da haben wir es. Was? Das Motiv? Was habe ich mit Steuerhinterziehung zu tun? Nichts. Sie sollten ja auch nicht ermordet werden. Doch! Doch! Doch! Ich glaube, es ist jetzt genug, meine Herrschaften, bitte! Wer denn? Wer sollte ermordet werden? Ja, Altdorfer! Frau Pieseke hat bloß genascht. Altdorfer! Ja, wie schon vor 13 Jahren. Tafelmeier wollte ihn doch schon damals loswerden. Das beweisen Sie mal. Abgesehen davon ist erstens Kotonismus nicht unbedingt tödlich. Und von den Pralinen, die übrig waren, enthielt zweitens keine einzige Gift. Russisches Roulette. Mit Wachteln und Pralinen. Das beweisen Sie mal. Ein Motiv macht doch noch keinen Mörder. Die Pralinen könnten natürlich auch von Schwabe gewesen sein. Dem beweisen Sie erst recht nichts. Auch nicht, dass er Tafelmeier erpresst hat? Nur wenn Tafelmeier ihn anzeigt. Aber der wird sich hüten. Ja, was ist denn das für ein Saustall? Solange Altdorfer Tafelmeier deckt, geht sowieso nichts. Aber auch wenn er aussagt, und das wird er jetzt wohl teilweise müssen, ohne Geständnis... Das verstehe ich nicht. Im Zweifel für den Angeklagten, Fräulein Müller. Da bleibt die Steuerhinterziehung. Falls die Pieseke richtig gehört hat. Und dann kriegt Altdorfer am Ende tatsächlich die Firma? Wer weiß. Aber wenn nun Tafelmeier ihm Erpressung anhängt? Ja, dann ist wie bei Schwabe. Dann sitzt er. Oh, hab ich Saustall gesagt? Das ist ja eine Schlangengrube. Es kam, wie es kommen musste. Gegen Tafelmeier wurde wegen Steuerhinterziehung ermittelt. Damit war er ruiniert. Altdorfer wurde vom Dienst suspendiert. Damit stand er mitten im Wirtschaftsleben. Altdorfer hat eine Aufwandgesellschaft gegründet und führt nun die Firma in eigener Regie weiter. Ach, Benedikt. Es trifft immer die Falschen. Ach, die Hitze geht zu Ende, Benedikt. Manchmal erzählen Gewitter nur vom nächsten heißen Tag. So, und für den Satz kriegen Sie jetzt endlich den Kuss zurück, den Sie mir im Wald verpasst haben. Und dann duzen wir uns endlich. Gleich, Sabine, sofort. Noch einmal umrühren. So, die Pilze sind fertig. Ich werd verrückt. Schau mal, wer da kommt. Deine Mutter und Altdorfer. Als ob sie um ihr Leben rennen würden. Das duftet. Ist das auch genug für ihr, ihr zwei Hübschen? Ihr sollt als Erste erfahren. Max und ich werden heiraten. Aber verratet es noch niemand. Rosi und ich. Das ist der Knüller der Saison. Ja, da. Ja, da. Karoline, mein Gott. Vielleicht war es diesmal gar nicht Tafelmeier, der zugeschlagen hat. Sondern Altdorfer. Ja, in der sicheren Annahme, dass seine Schwester in ihrer unendlichen Güte ihrer Schwägerin zur Wachtelterrine verhelfen würde. Altdorfer räumt auf. Tu einen Fliegenpilz ins Essen, Benedikt. Erst wenn sie verheiratet sind. Ach, Benedikt. Lieber. Die Wachtelterrine, Kriminalkomödie von Michael Hatry, mit Steffen Schwarz, Franz Rudnick, Peter Ehrlich, Aljoscha Sebald, Magda Hennings, Marianne Lochert, Marion Breckwold, Lili Towska und anderen. Regie Bernd Lau. Produktion Westdeutscher Rundfunk 1989. Königsblau, Mord nach jeder Fasson, ist der Titel unseres historischen Krimis nach dem Roman von Tom Wolf, den Sie am nächsten Sonntag um 15.05 Uhr hören können. Im September 1740 wird der königliche Adjutant von Falkenberg im Wald zwischen Berlin und Charlottenburg getötet. Friedrich II. Beauftragt seinen Leibkoch Langustier, gemeinsam mit dem Polizeikommissar Jordan die Vorgänge aufzuklären, denn Langustier hat die Schüsse im Tiergarten gehört und erweist sich als scharfer Denker, der nicht nur in der Küche raffiniert kombinieren kann. Ein königliches Permissionsschreiben öffnet ihm die geheimsten Kammern des Hofes. Königsblau, Mord nach jeder Fasson. Ein historischer Krimi nach dem gleichnamigen Roman von Tom Wolf am 8. Juli um 15.05 Uhr. Bis zu den Nachrichten nur noch das Geräusch des Monats Juli von Alessandro Busetti mit dem Titel Pride Elevator. Der Komponist hat für seine 12 Geräuschminiaturen des Jahres 2007 das Thema Die Gefühle der Dinge gewählt. Hören Sie also nun, wie die Gefühle eines amerikanischen Aufzugs klingen. Thank you.